Transparenz für die Ohren. Der AGÜA am 25. Februar. Fangen wir doch mal damit an, dass wir das Protokoll von letzter Woche genehmigen. Ich war letzte Woche nicht da, weil ich krank war. Deswegen können wir nicht. Ich war auch nicht da. War irgendwer da letzte Woche? Ich war auch nicht da. Dann müssen wir das aufschieben. Habt ihr noch mal einen Link fürs neue Protokoll? Ich gehe einfach davon aus, es ist genehmigt, verdammt. Ich find's auch formschön und ich hab's mir auch durchgelesen. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch, ja. Dann genehmigen wir das einfach so, oder wie? Ich gehe mal davon aus. So, im RT gibt's nichts Besonderes. Mitglieder zu und ab, hier möchte irgendwer uns verlassen und das hier sagen. Nein, gut. Neuzugänge wären, müssten ja erstmal da sein, neue. Dann haben wir einen Bericht aus der Fraktion, der ist noch nicht eingebaut. Könnte den irgendwer mal eben aus dem Mail fischen? Und da rein? Mal gucken. Das wäre sehr lieb. Dann muss ich nicht gleichzeitig hier, weil immer wenn ich dann moderiere und gleichzeitig solche Sachen mache, dann kommt da irgendwie Chaos bei rum. Wir haben eine ganze Menge, was offen ist, beziehungsweise ja, ganz so eine große Menge ist es nicht. Ich merke gerade, dass ich was an die falsche Stelle geschrieben hatte. So, da ist ein Anti-Atom-Protest den 8. März. Vorher wollte ich eben sagen, es gibt morgen das große Urteil zur 3%-Hürde. Wir wollen da nichts Großes zu machen, das macht die Bundespresse. Aber da wir den zweiten auf der Liste aus NRW haben, werde ich ein kurzes Telefoninterview mit Foti führen und das ins Krähennest stellen, das per Social Media verbreiten. Halte ich für eine ganz gute Sache, damit wir da auch eine Stimme aus NRW haben. Das hört sich super an. Der ist in Berlin ja morgen. Ja, ich habe mich schon mit ihm in Verbindung gesetzt. Alles klar, perfekt. Also irgendwann während seiner Zugfahrt zurück werden wir telefonieren. Ankündigung Anti-Atom-Protest im Münsterland, also Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, wird in Jülich am 8. März sein. Das ist uns zugeschickt worden. Jetzt weiß ich nicht, was Düren dazu sagt, ob die da was machen. Würde ich mal sagen, ich frage mal in Düren an, ob die was machen wollen. Und weiß jetzt nicht. Immer eben raus, Telefon. Ja, das wird ja ein bisschen größer scheinbar. Also wenn die Dürener da wirklich was machen wollen, dann würde ich auch sagen, dann sollten wir uns da auch dranhängen und da zumindest über Social Media weitflächig verteilen. Auf der Fraktionsseite ist auch schon ein recht langer Blogpost zu dem Thema, habe ich glaube ich weiter unten auch verlinkt, den könnte man ja gegebenenfalls auch übernehmen. Das klingt gut. Wo hast du den verlinkt? Ja, ich such's mal gerade, ich paste das gleich. Ah, da, 128. Okay. Ich kopiere das mal nach oben auch. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß da der Auflauf ist. Wenn da nochmal jemand nachfragt, ob zum Beispiel die Dürener da was machen, ja, dann wäre es ganz cool, wenn man die vielleicht animiert, da schon mal früh genug auch anzufangen, einen Bericht davon zu schreiben. Also praktisch was Vorgefertigtes, was man dann mit Demo-Fotos draufknallen kann. Ich meine, ist ja im Prinzip eh klar, was man drüber schreiben könnte oder auch nicht. Okay, Leonie, du hast ja reingestellt wegen Social Media. Wir hatten da ja eine kurze Diskussion jetzt am Wochenende. Ja, ich hab's im Prinzip nur von der Mailingliste gepflückt. Da hatte der Lukas ja darauf hingewiesen, dass es eigentlich schon einen Social Media Guide gibt. Und ich weiß nicht, ob jetzt in der kleinen Runde, ob genug Leute hier sind, die Zugänge haben, oder ob man das von anders mal diskutieren sollte. Aber fände ich auch sinnig, sich da nochmal kurz drauf zu verständigen. Ja, also das Problem, was wir jetzt halt hatten, war in der Sache, über die wir heute hier nicht reden wollen, im Richtungsstreit, gab es halt Anfragen von einem Abgeordneten, wo ich gesagt habe, tut mir leid, ich möchte nicht, dass wir über die Twitter-Accounts vom Land irgendwas Innerparteiliches machen. Dann wurde es aber leider gemacht von einem Inhaber des Twitter-Accounts, woraufhin Bernd dann gesperrt hat. Dann stellte sich heraus, dass das Paki war. Wir haben ihm dann irgendwann das Passwort wiedergegeben. Haha, nein. Das Passwort dann zurückgesetzt und diesen Retweet rückgängig gemacht, wo es natürlich zu spät war. Es ist auch dann wohl so, wie ich das gehört habe, in der Vorstandsklausur dann auch besprochen worden und klar gesagt worden, innerparteilich werden weder Twitter-Accounts noch sonst irgendwas vom Land gebraucht. Gilt natürlich auch für Social Media, für Facebook und so weiter. Halte ich auch für eigentlich relativ normal. Ich kann nicht irgendwie über etwas, was vor allen Dingen Außenwirkung sein soll, irgendwelche Sachen zur Innenwirkung machen. Und vor allen Dingen sollte ich die Partei nicht, also die Partei als Ganzes nicht irgendwie auf irgendeine Seite schlagen. Das kann nur ein LPT oder ein BPT, aber nicht jemand, der über den Twitter-Account verfügt. Ja, gab aber auch keinen größeren Aufruhr hinterher, oder? Also, dass irgendwas an Kritik eingeprasselt wäre? Nee, die kam hauptsächlich von mir. War für mich auch ein Punkt, an dem ich ehrlich gesagt auch nicht viel Humor habe. Ja, prinzipiell die Guidelines nochmal überarbeiten wäre nicht keine schlechte Idee. Da müssen wir nochmal dran gehen, wobei wir ja auch mal irgendwann wahrscheinlich auf einer anderen Seite irgendwo die Sachen aus Düsseldorf übernommen hatten. Also da gab es ja auch mal irgendwie so eine Facebook-Richtlinie, richtig? Kann ich gerade nicht sagen. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen unaufmerksam. Düsseldorf-Facebook-Richtlinie? Ihr habt da mal irgendwie so Richtlinien aufgestellt für Facebook oder so? Was gepostet wird und was nicht. Genau. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, es war Düsseldorf gewesen, komisch. Es ist jetzt auch so irgendwie ein Jahr her oder so. Und diese Guidelines haben wir eigentlich irgendwie übernommen, also bis auf das, was Düsseldorf dann speziell halt, ne, und so. Jo, gut, müssen wir da noch drüber reden? Nö, die einzige Frage, die sich mir jetzt da noch stellte bei der Geschichte, da macht jemand was und keiner weiß, wer es ist, war das nicht so, dass bei Twitter dann immer das Kürzel auch dahinter steht, wer das gepostet hat? Das kann man bei einem Retweet nicht machen. Ach so. Es sei denn, man zitiert eben. Ja. Das kann man natürlich dann tun, aber je nach Länge des Tweets geht das dann halt auch nicht. Und ja. Ja, also wir sollten, finde ich, eine Übersicht drüber haben, wie viele Leute den Zugang haben, wer das alles ist. Und das ist ja auch nicht so ausufernd, denke ich. Und jetzt war es ja auch sofort so, dass Paki sich gemeldet hat, hier, ich war das. Und dann kann man sowas ja auch klären. Generell finde ich auch, wenn noch Platz da ist, sollte man einen Kürzel reinpacken. Und ja, sonst denke ich, können wir aber auch erstmal drauf fahren, dass wir darauf vertrauen, dass sich derjenige dann meldet, wenn wir halt den Kreis klein genug haben. Ja. Wobei ich also auch zugebe, dass ich auch mein Kürzel nicht immer dazu setze, wenn ich auf Google Plus irgendwas teile, was von der Bundespartei kommt oder so. Also teile ich einfach weiter. Aber da, ich passe halt auf sowas noch genau auf. Ich habe hier gerade mal die Wiki-Seite von der AGÖA Social Media nochmal ins Pad gepostet, dass wir die vielleicht nochmal, dass wir nochmal drüber schauen und gucken, ob das noch der aktuelle Stand ist. Hier steht auch in Zeile 97. Ach so, Entschuldigung. Aber schöne Farbe. So, ich wusste nicht, wie ich es anders machen sollte. Ich habe jetzt die ganze Mail vom Ingo rübergeholt. Und den einen Link und von Moni zur Taschenrechner-Geschichte. Und ansonsten ist der Ingo dann in Urlaub für eine Zeit. Ich höre nichts mehr. Ich auch nicht. Weil ich nichts gesagt habe. Ich musste runterscrollen. Ansonsten ist ab 27. Februar bis 21. März der Ingo im Urlaub. Fraktion hat auch keine Sitzung. Und die Fraktionspressestelle ist in dieser Zeit nur mittwochs und freitags besetzt. Schön. Könnte man vielleicht noch ins Bett eintragen. Also 27. bis 21. März ist der Ingo im Urlaub und Pressestelle ist in der Zeit nur mittwochs bis freitags besetzt, also mittwochs, donnerstags und freitags. Gerne. In Zeile 53 irgendwo. Den Mailing kann man so nicht öffnen, weil du dich da wahrscheinlich einloggen musst. Oh, das ist eine Mail an die AGÖA. Ich dachte, das geht. Da müssen wir wieder wegtun. Ach so, wenn wir das eh irgendwo haben? Ich gucke mal. Wir haben es als Mail und da ist dann noch der Link drin zum Bundesverfassungsgericht mit der Pressemitteilung. Die haben wir ja auch eh. Und sonst ist nichts Neues. Nur das von Moni, den Blog, den habe ich da reingesetzt. Ach, da. Ne, dann können wir den Link löschen von mir aus. Okay. Ja, okay. Also die Sache mit der 3%-Hürde, die ihr da anschreibt, ist wie gesagt Bundesthema. Ich glaube auch nicht, dass wir uns da speziell zu äußern müssen. Gut, und die Sache mit der Uni. Sami, hast du da irgendwas von mitbekommen? Ja, das ist geleakt worden, Rektoren, die sich ein besonders schönes Gehalt zuschustern. Da haben wir irgendwann mal schon mal was zu geschrieben zu der Intransparenz in der an den Universitäten. Aber ich weiß jetzt auch nicht wo und bis jetzt, denke ich, können wir da im Moment noch nichts zu schreiben. Okay. Mehr wäre nur interessant gewesen, wenn schon irgendwas im AK Bildung gewesen wäre, was ich übersehen habe. Nein, war nichts. Okay. Dann würde ich gern zur Webseite übergehen. Ja, wir hatten ja schon gesagt, dass einiges überarbeitet werden muss. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand im Pad gelesen hat, aber einfach nochmal die Proforma-Frage in die Runde, ob da irgendwelche Kritik ist an den Punkten, die da bisher so gesammelt wurden von nicht in allzu vielen Personen. Welchem Pad? Ich kopiere den Link da nochmal rein. Und das, was wir letzte Sitzung angekündigt hatten, oder da waren wir geendet mit, da können ja alle nochmal drüber gucken. Also ich wollte nur nochmal praktisch das Okay einholen, dass in der Richtung da jetzt dran gebastelt werden kann. Das war in der vorletzten Sitzung, ne? Ja, kann auch sein. Ich glaube, da hatte ich drüber geguckt, aber das ist jetzt schon länger her. Ist im Prinzip auch uralt, also eigentlich nur, wir müssen unsere Website schön machen und wenn da jetzt irgendwas eklatant missfällt, dann schreit Stopp. Gerne auch nicht nur heute, sondern generell, aber ja. Ja. Der nächste Punkt, da gibt's morgen, wenn ihr den Link in 109 klickt, eine Veranstaltung im Mammel und dazu gibt's einen ganz schönen, schon fertigen Artikel auf der Bundesseite über eben Diskriminierung von LGBT und so. Den könnten wir ganz unkompliziert übernehmen. Ich hatte die schon mal angeschrieben und habe auch von Monopol den Code dafür. Also wenn ihr den okay findet, könnten wir den auch auf die NRW-Seite holen. Ist ja, denke ich, ganz interessant, auf die Veranstaltung hinzuweisen. Ich finde ja. Ich habe den gelesen, der ist okay. Ja, bin ich jederzeit für. Finde ich auch gut. Okay, mache ich dann gleich nachher mal. Gibt es ein paar Sachen anzupassen, glaube ich, weil da irgendwie ein Tag nicht funktioniert bei uns. Aber ja. Dann der nächste Punkt. Es sind ja jetzt Antidiskriminierungswochen oder internationale Wochen gegen Diskriminierung vom 10. bis 23. Wir haben ja auch eigentlich sehr viele Themenpunkte, die da reinpassen. Ich fände es cool, wenn wir eine Blogpostreihe mit verschiedenen Beiträgen machen würden. Hab dazu zum Beispiel schon mal die Quiraten gefragt und der AK4 trifft sich auch jetzt Freitag. Also wenn wir da was zusammenkriegen, fände ich es cool, da ein paar Artikel rauszubringen. Wie viele das jetzt werden, keine Ahnung. Und erst dachte ich, dass wir zum Zero Discrimination Day direkt was machen. Ich hatte das als allgemein keine Diskriminierung aufgefasst. Habe jetzt kürzlich oder vorhin gesehen, dass es eigentlich eher gegen oder um Diskriminierung von AIDS-Kranken geht. Also ist da jetzt die Frage, ob wir da speziell was machen. Wahrscheinlich eher nicht, sondern dann über die Wochen verteilt. Das wollte ich hier hauptsächlich als Idee vorstellen. Wenn Leute Lust haben, daran mitzuarbeiten, wäre natürlich klasse. Aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall im AK4 und von den Quiraten auch an Zeug was zusammenkriegen. Ist das jetzt für unsere Seite geplant oder ist das für Bundesseite oder? Ja, ich find's ganz gut, um die NRW-Seite einfach ein bisschen zu beleben, ein bisschen was draufzupacken. Man kann ja zum Beispiel auf unser Europaprogramm eingehen oder einfach allgemein den Tag erwähnen. Also ich würd auch keine PM draus machen oder so, sondern halt einfach nur ein bisschen Content, weil die Sachen ja immer schon recht alt jetzt sind, auch die wir auf der Patch haben. Mhm. Nee, klingt prinzipiell super, nur ich habe halt immer diesen Filter im Kopf, was ist Bundespolitik, was ist Landespolitik und so. Ist ja mehr Bundespolitik, aber wenn du da gerne was machst, super, finde ich grandios. Ich überlege gerade, ob man auch da den Foti irgendwie noch einbauen kann. Der dazu in dem Thema auch was sagen kann, will und so weiter. Ja, könnten wir auch mal anfragen. Aber den mit dem Telefon ich morgen sowieso, von daher, das ist kein Problem. Bundesebene stimmt natürlich, allerdings ist da die Frage, was man hinkriegt oder auch eben nicht. Und im Vordergrund stand für mich auch eher, dass wir ein paar nette, interessante Sachen auf die Page kriegen. Und es ist ja auch ein Querschnittsthema, also was, wo man auf allen Ebenen Bezüge herstellen kann. Ja. Wen ich an deiner Stelle noch fragen würde, wäre eventuell hier HP Wire oder so. Einer, der halt quasi vor Ort in Duisburg arbeitet, also so sozial arbeitet und so, kann vielleicht auch gerade zu dem Thema dann was sagen. Moment, HP, Weyers, heißt der Weyers? Ja, Weyer oder Weyers, ja. Weyer wahrscheinlich eher das andere, ist der, ja doch, ich weiß aber, wen du meinst. Er macht auf jeden Fall halt, soziale Arbeit und so und ist in dem Bereich halt unterwegs und das muss man halt also aus verschiedenen Ecken quasi was bekommen. Ja. Ja, die sich mit Inklusion beschäftigen, da mal anzusprechen, ging mir auch noch durch den Kopf. Ja. Ist die Frage, wer da Zeit hat, dann was zu machen, aber es gibt ja auch viel, was sowieso schon da ist. Ja. Kannst auch, ich meine, du sprichst mit dem nicht den Piraten, aber könntest auch Isabellchen fragen, zum Beispiel. Ja, also dadurch, dass das jetzt wahrscheinlich nicht direkt zum 1. rausgeht, sondern dann eher ab 10. bis 23. Werdet ihr da sicher nächste Woche noch ein bisschen was Konkreteres hören. Okay. Ja. Hat da spontan noch irgendwer Lust, sich zu beteiligen? Falls welche aufkommt, einfach melden, dann kann man sich auch kurzfristig verständigen. Also wenn es irgendwo ein Pad gibt, wo man korrigieren oder sowas kann, mitlesen kann, ein bisschen mitarbeiten kann, wäre das natürlich nicht schlecht. Also wir starten erstmal in Zeile 111. Wenn das konkreter wird, schicke ich nochmal was über die ÖA-Liste. Okay. Okay, das nächste, was wir da stehen haben, ist die Medientagung. Und die Frage, wer da fährt. Ich weiß, dass Bernd nicht fährt. Ich weiß, dass ich fahre. Ja, es hatte ja letztes Mal irgendwie, glaube ich, der Bernd. Ich kann auch mitfahren. Ja. Das wollte ich noch klären. Wenn Paki fährt und quasi einen Platz frei hat, komme ich gerne mit. Sind wir gut vertreten. Hatte bei den Kreativen irgendwer schon angefragt, artgerecht oder so, ob die hier schon. Ich meine, artgerecht würde auch mit, ja. Cool. Kann ich jetzt aber nicht genau sagen, das müsste Sasa sagen. Ich werde ja auch nicht im Kombi mitfahren, weil ich Freitag noch arbeiten muss, sondern erst Samstagmorgen hinfahren. Aber das ist ja kein Problem. Wie kommst du denn da hin? Im Auto? Ah ja. Ich fahre nämlich von Paderborn mit dem Auto, weil das keinen Zweck hat, für mich nach Dortmund zu fahren. Das ist genauso weit wie von mir bis nach Kassel. Und irgendjemand ist da, glaube ich, den ich auch mitnehmen soll. Ja, das war jetzt Medientagung Frankfurt, nicht Kassel, aber... Oh, ja, ich war zwischendurch raus, weil Lutz dir angerufen hat. Tut mir leid. Ja, kein Problem. Ja, dann ist hier noch Marina Kassel. Ich weiß nicht, inwiefern das für uns wirklich relevant ist, weil das habe ich immer noch nicht ganz verstanden, was ein Marina so ist. Ich habe es mal da reingepackt, weil, soweit ich weiß, noch Plätze frei sind und das ja für uns vielleicht auch interessant ist. Und falls da jetzt jemand hier schreit, sollte er sich an den LAFO nochmal wenden und nachhaken. Genau. LAFO hat keinen Zweck, hat nur Zweck, wenn die Marina Kassel noch Plätze frei hat. Also es waren wohl noch, also es war wohl so, dass NRW sogar noch Plätze zurückgibt. Ja, das ist auch schon passiert, denn es sind 4 angemeldet und die fahren auch. Und die Marina Kassel kann dann jetzt entscheiden, wenn woanders mehr Plätze gebraucht werden, ob sie denen die gibt. Also Ja. müsste man jetzt schon sehr schnell reagieren. Aber ich bin ja auch da. Also wenn irgendwas ist, ich werde schon mir die entsprechenden Notizen machen. Nee, ich hatte nicht mitgekriegt, dass die Plätze schon zurückgegeben sind. Mein letzter Stand war aus der letzten oder vorletzten LAFU-Sitzung, dass wir da halt mit 13 Plätzen irgendwie vorgemerkt sind und ja, da noch was möglich wäre. Aber dann ist das ja auch geklärt. Genau, also es hieß eigentlich, dass man quasi bis diese Woche heute das noch einreichen kann oder was. Nichtsdestotrotz, wahrscheinlich bin ich mit dem Foti dann für den Samstag tagsüber da und wenn dort noch Kontingent ist, würde ich gegebenenfalls auch bleiben und dann am Sonntag mit allen zurückfahren. Aber ich denke mal, die werden sich darauf auch antworten und melden. Ich glaube, die hatten auch mit Foti da gesprochen zu und ich habe aber jetzt die noch nicht mehr gesehen zwischendrin. Vielleicht kommt ja jemand noch aus dem Vorstand gleich, wer es weiß, ich weiß es nicht. Wenn ihr erstmal da seid, ist es sowieso gut. Und ich nehme mal nicht an, dass Foti in der Jugendherberge übernachtet. Und wenn Nee, doch. und wenn, dann würden wir dann hin und wieder zurückfahren und nur Samstag da sein. Aber wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich einfach noch mit da bleiben würde. Sehen wir irgendwie noch. Wird sich Ach. klären. Entschuldigung, das ist ja fürchterlich. War ich wohl. Oh, sind ja schon wieder Punkte von mir. Ja, da müssen wir im Prinzip auch gar nicht mehr ausführlich drüber sprechen. Haben wir ja eben schon erwähnt. Zum Tag gegen rassistische Diskriminierung könnte man eine PM machen, auch wenn jetzt natürlich aufkam eben schon, dass es ein Bundesthema ist. Da ist gerade aktuell, dass es von der EU-Kommission eine Rüge gab, dass Deutschland da sich zu wenig engagiert. Ich denke, wir werden bei den Recherchen für die Blogposts oder beim Schreiben ja merken, ob da irgendwas ist, wo man Landesbezug hat. Dann am 3.3. Rosenmontag hatte der Thomas Hegenbart geschrieben, dass in Köln die Möglichkeit besteht, im Vorzug mitzulaufen. Also der wohl vor diesem großen Hauptzug mit den Wagen durch Köln marschiert. Und da könnte man auch was auf die Page packen. Karneval ist ja, ja unter den meisten Leuten in unserem Alter oder so nicht so beliebt, aber unterm Volk da draußen dann doch. Ich hatte ihn schon mal angeschrieben, ob er was dazu schreiben könnte, gerade falls da Piraten mitziehen, weil dieser Vorzug wohl auch ja so im NSA-Style da aufmarschieren wird, also mit Datenkrake und allem möglichen Überwachungszeug und so. Das würde er wohl auch machen. Er hatte mir, glaube ich, auch schon was geschickt oder wollte das auf jeden Fall. Sollen wir dazu eine Einladung nochmal auf die Seite packen, dass man da mitlaufen kann oder nachher Post lieber nur machen? Das wäre ganz gut, finde ich. Das ist ein Tag vorher, ne? Nicht der Vorzug, sondern ein Tag vorher. Das geht um Nee, nee. Titelblatt, oder? Nee, nee, das ist nicht der Schuld- und Fehlzeug, das ist wirklich ein Vorzug, der vor dem Ro eigentlichen Rosenmontagzug geht. Das ist Das direkt ist was am anderes. Rosenmontag um 9 starten die. Ja. Also ist wahrscheinlich kritisch mit Leuten, die von weiter weg kommen. Aber es wäre natürlich eine Gelegenheit für nette Fotos. Und er schrieb, das ist auch eine besondere Gelegenheit, dass die da so offen für Parteien sind. Ja, und also im Gegensatz zu dem Mitgehen auf dem Bonner Zug, was die Bonner ja auch tun, die gehen halt als Piraten. Also die gehen jedes Jahr quasi in Piratenkostümen. Irgendwie Parteikennzeichen oder so, aber eben alle als Piraten. Das finde ich auch sehr hübsch. Aber das ist eben ja eher unpolitisch. Während dieser Vor-Rosenmontagszug schon ziemlich politisch ist. Also so von wegen, der guckt nur ihr, wir gucken jetzt zurück. So. Ja, aber genau deswegen wurde auch, glaube ich, gewünscht, dass man sich da nicht als Piratenpartei zu erkennen gibt. In Nee, Bonn, aber ja. halt nur ja, mit Guy Fawkes Maske und sowas. Ja. So, und ja, also ich würde sagen, wir verbreiten auf jeden Fall das, was Köln da macht. Ich werde dem Christopher das auch nochmal Bescheid sagen für Facebook, dass uns da einfach dran anklinken. Sollte eigentlich reichen, so in Sachen von vorher. Und wenn es dann halt fertig ist, wenn wir dann irgendwie Bilder haben oder so, können wir die ja gerne auf die Homepage setzen. Okay. Ich hätte da noch was. Hat irgendjemand das vielleicht irgendwo entdeckt? Die AfD fordert wohl, dass die aus welchen Gründen nun auch immer, ne? Dass die arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger arbeiten dürfen. Quatsch, die, Entschuldigung. Was? Das, nein, ich habe mich versprochen, dass die Asylbewerber arbeiten dürfen. Das ist ja nur eine Forderung von uns. Und da schrieb vorhin schon jemand, wollen wir uns da anschließen? Wir können uns nicht unserer eigenen Forderung anschließen, wir können sie aber auch nicht plötzlich lassen, nur weil die AfD das auch macht. Habt ihr da irgendwo was schon gefunden? In welchem Rahmen fordern die das? Ich meine, das ist jetzt ja allgemein, also das ist, ist ja was, was generell länger gefordert wird, auch nicht nur aus der Politik, sondern auch von eben NGOs. Und ich glaube, es steht sogar schon im Koalitionsvertrag, dass halt da in der Richtung Fortschritte geplant sind. Das ist jetzt keine Forderung, die aus dem Boden gewachsen ist seitens der AfD. Nee, nee, das ist klar, weil wir das ja auch schon eine ganze Weile fordern und das auch schon bekannt ist. Nein, ich wollte nur wissen, ob das jemand irgendwo auf dem Schirm hat, ob die das in ihrem Wahlprogramm haben oder wo, hätte mich interessiert. Nee, keine Ahnung. Aber so als Umgang damit, ich denke, wir müssen da gar nicht irgendwie drauf eingehen oder so. Und wenn Leute uns darauf ansprechen oder das kurios finden, dass wir was mit denen gemeinsam haben, dann kann man natürlich erklären, weshalb wir das fordern und auch darauf hinweisen, dass es eine wichtige rechtliche Erleichterung ist und dass es nicht irgendwie darum geht, die faulen Ausländer zum Arbeiten zu kriegen. Also natürlich Anführungsstriche, so wie man es vielleicht vermuten kann, dass es jetzt von der AfD aufgebracht wird. Auf die AfD reagieren schon mal gar nicht. Das ist klar. Gut. So, über Fukushima hatten wir schon gesprochen, ne? Ja. Bliebe noch Energiewende-Demo in Düsseldorf? Ja, das hatte ich mal jetzt als Info reingeschrieben. Das kam irgendwie erstmal aus dem Landtag an den KV Düsseldorf und geht jetzt erstmal wieder an den Kai Schmalenbach zurück, also wieder in den Landtag. Die sind halt auf uns zugekommen, haben halt gefragt, ob wir uns beteiligen, ob wir mitmobilisieren, gegebenenfalls auch uns finanziell irgendwie beteiligen. Und also Düsseldorfer, sprich der Nexus und der Kai, die sind jetzt da dran. Wenn, dann wollen wir natürlich als Piratenpartei da auch einen Slot haben. Wenn das, also das ist irgendwie ein bundesweites Ding, dass da irgendwie 6 Demos gleichzeitig stattfinden, den Link habt ihr ja da, kann man dann vielleicht auch was machen. Ja, gerne. Also wenn ihr da sicher seid, dass ihr dabei seid und dann klar gerne helfen beim Mobilisieren und ja. Ja, ich halte euch da auf Laufenden. Also Kai und Nexus nehmen da jetzt mal Kontakt auf mit den Organisatoren und dann sehen wir mal, was wir da machen können und dürfen. Okay. Dann wissen wir das schon mal im Voraus. Gut. Die einen Punkt, der da noch unter sonstiges stand, habe ich einfach mal rausgenommen. Nein, es geht momentan nichts. Ja, dann den anderen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mit den Piraten kurz geredet hatte. Die melden sich dann bei uns, wenn sie irgendwas haben, was passend ist. Dann hatte ich ja im Trello, oder ich weiß nicht, ob ich es hier schon angesprochen hatte, den Vorschlag, dass wir für die Kommunalwahlkampfzeit was über unsere KVs machen könnten, also denen Plattformen bei uns bieten könnten. Was haltet ihr davon? Prinzipiell super. Wenn es was Wichtiges, Größeres ist, mit Sicherheit, ne? Also eine Idee, die mir kam, weil wir ja öfter das Problem haben, dass wir nicht so wirklich pressewirksame Einzelaktionen haben, dass man generell mal eine Serie machen könnte, all unsere KVs, alle in Anführungsstrichen, also alle, die jetzt Lust haben, sich da zu beteiligen, vorzustellen, dass man denen halt eine... Ich poste gleich nochmal einen Link rein, ich hatte da schon ein bisschen was geschrieben, dass man denen die Möglichkeit gibt, sich vorzustellen. Also einfach ein nettes Foto, keine Ahnung, vom Spitzenkandidaten, vom Vorstandsvorsitzenden oder sonst was, dann eins von irgendeiner Aktion oder so. Und dass sie in ein paar Zeilen schreiben, was sie im Wahlkampf machen für ihre Stadt und warum sie ein toller KV sind oder tolle Kommunalarbeit machen werden. Da hat man dann im Zweifelsfall immer schön aktuelle Sachen und ja... Das ist ein ganz netter Eindruck, denke ich. Wenn es nicht zu kleinteilig ist. Also ich meine mit kleinteilig zu zusammengesucht. Ja, auf Deutsch komm raus, jetzt irgendwie macht mal oder so. Es muss ja auch nicht unbedingt immer auf die Hauptseite groß als Leitartikel oder so. Ich weiß nicht, inwieweit wir das hinkriegen, wenn wir die Website ein bisschen aufhübschen, auch sowas wie Rubriken oder so mal einzurichten. Also dass man da gezielt von der Hauptseite sich in irgendwelche Bereiche klickt, die einen interessieren, wie zum Beispiel die Kommunalwahl, und da dann praktisch so eine Serie hat. Das wäre sicher dann noch interessanter, als wenn das jetzt immer aufploppt zwischen anderen Meldungen. Ja, sicher. Eine extra Rubrik Berichte aus den VKVs und KVs wäre super. Ja, also ich würde das auch mit anleihen. Ich würde mich freuen, wenn da noch irgendwer mithilft, gerade jetzt so einen Aufruf an die einzelnen KVs zu formulieren. Also ich habe es im Moment nicht so mit Kreativschreiben. Und ich poste gleich mal kurz den Link rein, was ich da schon so hatte. Soll ich dich mal auf die Mailingliste setzen, auf die Vernetzungsmailingliste? Ja, bitte. Das wäre natürlich gut. Und dann einmal darüber und einmal über die NRW-Info. Ich habe auch eine Trello-Karte dazu angelegt. Da kann sich einfach mit draufsetzen, wer Lust hat, dann ja, sehe ich das schon auch und schreibe euch dann an, wenn was Aktuelles ist. Und da hatte ich auch das Pad, sehe ich gerade. Pad, ach du Heiliger. Ja. Ja, ich bin Pet-Freak. Wo ich gerade die... Merkt das, man fast gar nicht. Nee, ich weiß. wo ich gerade das Trello aufgemacht habe, ich habe auch mal eine Rubrik da angelegt für Projekte, also für Ideen, die jetzt Einzelne vielleicht haben, verfolgen, was jetzt nicht immer in der großen Runde durchgekaut wird, aber wo man dann sehen kann, was wird gemacht, wo kann ich helfen oder so. Ja, also gerne irgendwas einfügen, wenn ihr sowieso schon irgendwas macht. Ich tue mich noch etwas schwer mit Trello. Ja, wobei, da ganz ehrlich, muss ich sagen, dafür haben wir ja Trello, da brauchen wir eigentlich dann nicht noch, oder? Habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Hm, nicht noch was? Also dafür ist ja Trello da, für da muss noch dran geholfen werden und so. Ja, ich meinte im Trello, dass ich da die, das gibt, da gibt es ja die Listen, Termine, anstehende Aufgaben und so weiter, da hatte ich Projekte noch angeführt für Zeug, also, was vielleicht ein bisschen langfristiger läuft und was jetzt nicht so eine kleine Einzelaufgabe ist, wie die Sachen, die links unter anstehende Aufgaben und so stehen. Einfach nur zur Erklärung, da in die Kategorie gerne noch Zeug reinzupacken, wenn da schon irgendwas anderes am Entstehen ist. Wo hast du denn den Trello-Link hingepackt? Zeile? Zeile 150. Danke. Also das ist jetzt direkt zu der Karte und wenn du die wieder zumachst, bist du im allgemeinen Board. Kann ich da gerne auch mal bei Gelegenheit so ein bisschen durchführen, eine Mumble oder so, wenn wir gemeinsam Zeit haben. Gute Idee. Also eigentlich ist es simpel, zumindest so die Grundfunktion. Ja, wir haben jetzt auch eins von der SG-Redaktion, Presseredaktion, und ich mühe mich da aber sehr mit. Das heißt, es ist mir noch nicht so richtig geläufig. Das ist das Problem. Es dauert dann manches etwas länger. Ja. So richtig selbsterklärend ist es nämlich auch nicht. Gut. Nee, Trello ist auch, finde ich auch immer noch ein bisschen seltsam. Und vor allen Dingen ist es leider alles auf Englisch und bei manchen Begriffen weiß ich nicht so genau, was es heißen soll. Ja gut. Hat noch jemand was? Haben wir eine Pad-Vorlage für diese Sitzungspads oder wird das immer rauskopiert und bereinigt von irgendwem? Du kannst unter wenn du auf der Pad-List bist von der NRW-Presse, gibt es glaube ich zwei Muster. Ach so, also wir haben nicht nur das für die Pressemitteilungen, sondern auch schon eins für die Sitzung, was aktuell ist. Ja, hier steht Protokollvorlage. Ja, genau. Okay. 35 days ago. Ja, ich mach dann einfach mal ein paar Pads fertig, einheitlich benannt für die nächsten Sitzungen demnächst, weil ich finde, wir sollten noch stärker vor den Sitzungen Zeug zusammentragen. Das ist ja immer dasselbe Pad, nur mit dem neuen Datum dahinter, ne? Ja, ja. Genau. Und nach Möglichkeit nach dem Datum benannt, wobei das wohl nicht ganz so eingängig war, das hat dann irgendwie teilweise auch zu komischen Namen geführt, aber ja. Ja gut, von meiner Seite war es das auf jeden Fall. Dann fordere ich dazu auf, jetzt was zu sagen oder für immer zu schweigen. Sag Bescheid, wenn ich die Aufnahme beenden soll, und dann musst du mir weiterhelfen. Also, hiermit beende ich die Sitzung. Wir treffen uns nächste Woche wieder. Juhu. Beendet bitte die Aufnahmen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.